Verteidigung eines alten Sozialdemokraten gegen ein Flugblatt der APO vor dem Fabriktor. Ich sag dir, so geht das nicht, sagt der alte Sozialdemokrat und spricht. Natürlich kann ich auf eine Drehbank steigen und loslegen, von wegen sicherer Arbeitsplatz und was übrig bleibt, wenn die Raten bezahlt sind. Oder zum Beispiel erkocht. Aber angenommen sogar, ich bin Fritz Beckenbauer. Die hören doch gar nicht hin. Die schreien doch halt den Hals. Ich sag dir, so geht das nicht, sagt der alte Sozialdemokrat und spricht. Bei euch im Theater, na, meinetwegen. Aber stell dir mal vor, Bundesliga-Endspiel, Borussia-Eintracht. So, 5 Minuten vor Schluss kommen ein paar von euch auf den Platz. Rote Fahnen und so und brüllen. Schluss mit dem Quatsch, jetzt wird diskutiert. Was meinst du, was da passiert? Ihr, euer Fluchblatt, wischen die sich den Arsch mit ab. Ich sag dir, so geht das nicht, sagt der alte Sozialdemokrat und spricht. Pass mal auf, das musst du auch mal vergleichen. Was hat er früher gehabt, was hat er heute? Sieh mal, wir waren 7 zu Hause, 2 Zimmer, immer Kohl abgeschoben. Aber heute, guck dir das doch mal an, Wohnzimmer, Teppich, Couch, Sessel, alles was du willst, Auto sogar. Die Kinder arbeiten, verdienen und dann kommt ihr und sagt, Arbeiter, du wirst ausgebeutet. DDR, hau mir doch ab, ist doch viel schlimmer. Ich sag dir, so geht das nicht, sagt der alte Sozialdemokrat und spricht. Ja, 45, da hätten wir zuschlagen müssen, zack. Dann wären wir am Drücker gewesen, so. Dann hätten die anderen mal kommen sollen. Dann hätten wir diesen Start gemacht, aber heute geht das nicht mehr. Heute muss man zäh, Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt. Schritt für Schritt für Schritt, sagt der alte, ewige Sozialdemokrat und spricht und spricht und spricht. Bloß ändern, das will er nicht.